5. April. Lieber Mark Gorman, ich muss Ihnen einfach schreiben, nachdem ich Ihre Autobiografie auf glühenden Kohlen gelesen habe. Ein schönes Bild, wenn ich mich so ausdrücken darf. Aber als Maler kommen Sie eben auf schöne Bilder. Wer das wohl wieder ist, denken Sie sicher. Nun, ich bin eine Art Nachbarin, oder war eher eine Art Nachbarin. Wir kommen aus derselben Gegend im East End. Sie aus einer Seitenstraße von Brick Lane, ich direkt von Bischofsgate. Bis ich 18 war, habe ich dort gewohnt. Sie sind mit 10 weggezogen, sonst wären wir uns vielleicht begegnet. Ich habe auch im Goldston Bad schwimmen gelernt, wenn das kein Zufall ist. Und ich habe Hinkelkästchen gespielt und es gab den peinlichen Moment. Ich habe Handstand gemacht und ein Junge hat gerufen, schaut, sie hat ein Loch in der Unterhose. Ich glaube, ab da hat das mit dem Rotwerden angefangen. Oder war das, als ich wie Sie, du zeigst mir deins und ich zeig dir meins gespielt habe? Mensch, die quasselt was zusammen, müssen Sie denken. So viele Worte und immer noch nicht sagt sie, was sie will. Und jetzt kann sie nicht. Sie ist müde. Sie hat diesen Brief spät angefangen, nach Mitternacht. So lange hat sie in ihrem Buch gelesen. Ihrem herrlichen Buch. Sie hätte warten sollen, bis es sich setzt. Aber es hat sie so bewegt, so berührt. Die gleichen Gefühle. Richtig unheimlich. Sie finden sie doch nicht unverschämt? Ihr ist, als ob sie sie kennt. Vielleicht sagt das jeder. Mein Mann hat immer gesagt, dass ich Dinge sehe, die gar nicht da sind. Aber meistens hatte ich recht. Natürlich kenne ich auch ihre Bilder. Bin gleich in die Royal Academy, als ich zur Hälfte durch war mit ihrem Buch und habe mir Postkarten gekauft. Ist zwar nicht dasselbe. Wetten, Sie denken, die kennt meine Bilder doch gar nicht, wenn sie nur die Postkarten kennt. Sie haben recht, die Frau quasselt. Mit vielen Grüßen, Ihre Mathilda Béancourt oder Metti, wie enge Freunde mich nennen. Morgen geht's weiter. Gute Nacht, Mr. Gorman. Groupie von Arnold Wesker. Aus dem Englischen von Carola Renier. Regie Jörg Schlüter. Guten Morgen, Mr. Gorman. Da bin ich wieder. Derselbe Brief, nur 2 Wochen später. Ich habe mich nicht getraut, den ersten Teil abzuschicken, weil ich dachte, wer bin ich denn? Hoffentlich schickt Ihr Verleger den Autoren die Post nach. Und entschuldigen Sie bitte die Tippfehler und die Rechtschreibung war nie meine Stärke. Meine erste Liebe war das Klavier. Habe es vor langem aufgegeben, damals, als ich Ehefrau und dann Mutter wurde und jetzt bin ich Großmutter und passe auf meine Enkel auf, wofür Großmütter anscheinend da sind. Mit vielen Grüßen, Mathilda Béancourt oder Fatty Matty, wie ich in der Schule hieß. PS, Béancourt ist mein Mädchenname, hugenottisch. Mir gefällt er besser als mein Ehename, der ist Spinner. PPS, haben Sie in nächster Zeit eine Ausstellung? Zehnter Mai, liebe Mathilda Béancourt. Entschuldigen Sie die Verspätung. Der Verleger hat sich nur jetzt gerade erst daran erinnert, dass ich einer seiner Autoren bin. 3 Wochen danach antworte ich. Danke, dass Sie sich bemüht haben, mir zu schreiben. Es freut mich zu wissen, dass jemand meine Autobiografie gelesen hat. Soweit ich weiß, sind Sie die Einzige, bis auf 3 Kritiker, die überrascht schienen, dass ich noch lebe. Einer von Ihnen bezog sich sogar auf die Autobiografie des Verstorbenen, Mark Gorman. Wenn das Buch lesbar ist, liegt das hauptsächlich am Lektorat meiner Frau, sie war Lehrerin. Hatte ich geschrieben, dass ich an der Vergangenheit hänge? So ein Quatsch. Hab gar nichts dafür übrig. Sentimentalität ist mir ein Graus, Vergangenes macht mir Gänsehaut. Die 2 Zimmer, die von uns bewohnt wurden in der Fonia Street, waren in einem alten Hugenottenhaus. Da sind vielleicht ihre Vorfahren die Treppen rauf und runter getrampelt. Ich habe nichts gegen Leute, die meine Malerei von Postkarten kennen. Ich sammle sogar selber Postkarten von Gemälden. Die einzige Möglichkeit, große Meister um sich zu haben. Meine eigene Nationalgalerie in billig, sozusagen. Eine Ausstellung gibt es demnächst in einem Jahr oder so. Male darauf hin. Schade, dass Sie mit dem Klavierspielen aufgehört haben. Man sollte nie aufhören mit dem, was man mag. Bei mir läuft die ganze Zeit Musik. Töne und Farben beißen sich nicht. Einziges Problem, Musik macht mich manchmal traurig und dann fehlt dem Pinsel der nötige Schwung. Mit vielen Grüßen, Ihr Mark Gorman. PS, meine Autobiografie hat Ihnen gefallen. Aber was ist mit den Gemälden? Nicht ganz Ihr Geschmack? PPS, heute keine wässrige Sonne, offener Mantelkragen, keine Strümpfe, alles, was Ihr wollt, Tag heute. PPPS. Schreiben Sie oft an berühmte Leute? 14. Juni. Lieber Mr. Gorman, wie aufregend. Ich hatte zwar eine Antwort erwartet, aber eigentlich auch wieder nicht, weil, naja, Berühmtheiten eben berühmt sind. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen wieder schreibe. Über einen Monat habe ich mich zurückgehalten, aber irgendetwas treibt mich dazu. Unsere Kindheit hat sich in denselben Straßen abgespielt. Brick Lane, Spitalfields Market, Itchy Park, Spitalfields Church. Ich liebe Ihre Bilder. Die Porträts, die Stillleben, die Akte, die Landschaften, alles. Ich hätte gern eins bei mir an der Wand, im Schlafzimmer. Alles Gute, Mathilda Biancourt. PS, Ihre Akte sind ja ganz schön kess, wenn ich das sagen darf. PPS, Sie lachen doch nicht über meine Dummheit. 19. Juni. Nicht Dummheit, Frau Biancourt. Überschwang. Noch niemand hat bisher meine Akte kess gefunden. Die Kritiker sind meistens hochgestochen oder halten sich raus. Elegant, gleißend, spannend, durchgeistigt. Kess gefällt mir. Freundliche Grüße, Mark Gorman. 18. Juni. Lieber Mr. Gorman, bedeuten Ihre knappen Zeilen, dass ich Sie vergrault habe? Sie ist schon ein bisschen eine Nervensäge, denken Sie. Wenn ich Sie ermutige, schreibt sie mir jede Woche, jeden Tag und wird mir wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Eine Peinlichkeit. Das stimmt. Halt dich zurück, Matti, du stellst Fragen. Sag ganz einfach, was dir auf dem Herzen liegt, auf deiner großen Brust. Das ist überhaupt das Erste, was ich Ihnen von mir erzähle. Ich habe eine große Brust. Ich bin gut gebaut. Nicht dick, beileibe nicht, aber kompakt, mollig. Wenn Sie schreiben, wie Sie von den anderen Kindern schikaniert wurden, als die gemerkt haben, dass Sie zeichnen können, und wenn Sie sagen, dass diese Art Schikane sich fast durch Ihr ganzes Leben gezogen hat, und wenn Sie schreiben, Ignoranz und Dummheit sind vorherrschend in einer Welt, in der die Mehrheit sich darin wiedererkennt. Ich musste mir das immer wieder abschreiben, wie eine Schulaufgabe. Hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich es verstanden hatte. Bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich's tue. Ignoranz und Dummheit sind vorherrschend in einer Welt, in der die Mehrheit sich darin wiedererkennt. Hören Sie auf, sich zu entschuldigen, Fetti Metti. Schreiben Sie, was Sie wollen. Zurück bekommen Sie vielleicht nur ein paar Zeilen, alle paar Monate hin und wieder ein kleines Briefchen, damit Sie wissen, dass Ihre Worte nicht im Winde verhallen. Aber ich habe diese Ausstellung und das Einzige, was mich beschäftigt, ist, leere Leinwände zu füllen. Ihr Marc G. PS. Dieser Satz, den Sie sich rausgepickt haben, ist nicht von mir, stammt von einem der russischen Romanciers. Wusste nur nicht mehr von welchem. PPS. Das Gekritzel unten auf dem Blatt bin ich im Bett mit der Decke überm Kopf beim Lesen der langen meandrischen Zeilen von Madame Rubens aus Milton Keynes. 6. August. Oh mein Gott! Ein Original Gorman! Dieser Strich, das, was Sie Gekritzel nennen, ist so lebendig. Springt über das ganze Blatt. Wie machen Sie das? Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Machen Sie das einfach so? Stimmt alles gleich beim ersten Mal? Ganz leicht, ohne Zögern. Einmal das Handgelenk geschüttelt und alles ist ausgedrückt. Oh, wie gerne hätte ich die Gabe, mich ausdrücken zu können. Törichtes Weib, ich drücke mich nicht aus. Ich drücke mich ganz und gar nicht aus. Ich verabscheue Kunst, die sich als Selbstverwirklichung versteht. Selbstverwirklichung interessiert mich nicht. Selbstdarstellung ist Formlosigkeit. Bei diesen grässlichen Selbstverwirklichern stehen mir die Haare zu Berge. Ich könnte schreien. Künstler sind nicht auf der Welt, um sich selbst zu verwirklichen, sondern um Zeugnis abzulegen. Wenn sich jemand selbst verwirklichen will, soll er von einem Berggipfel herunterplärren, soll einen Therapeuten aufsuchen, soll sich einen runterholen. So, schreiben Sie das hinter die Ohren. Und melden Sie sich bei mir erst wieder, wenn Sie das begriffen haben und beweisen können, dass Sie es begriffen haben. Törichtes Weib. 13. August. Meine Güte, Mr. Gorman, Sie sind ja ganz schön böse auf mich. Ich habe das nicht so gemeint. Sie dürfen von einer ungebildeten Frau wie mir einfach keine Notiz nehmen. Was verstehe ich denn von Kunst und Malerei? Ich möchte etwas davon verstehen. Ich tue alles, was ich kann, um etwas davon zu verstehen. Werden Sie mir jemals verzeihen? September. Lieber Mr. Gorman, es gibt nichts Schlimmeres als Schweigen, wenn man weiß, dass man etwas Falsches gesagt hat. Mir ist ganz elend. Möchten Sie nicht eine alte, dumme Gans aus Ihrem Elend befreien? Sagen Sie nur, alles in Ordnung, gehen Sie in Frieden. Immer Ihre Mettie Béancourt. P.S. Ich verstehe schon, dass es bei Kunst um Inhalt geht, aber, und jetzt riskiere ich wieder, mich zu blamieren. Kann es nicht um beides gehen? Ich habe wieder angefangen, Klavier zu spielen. Na, Hein, es kann nicht um beides gehen. Selbstverwirklichung kann nur ein Nebenprodukt sein. Das, was übrig bleibt, nachdem der Inhalt zu seinem Recht gekommen ist. Sie bleibt Nebensache im Vergleich zu dem, worum es in der Kunst geht. 9. Oktober. Ich wusste, Sie würden antworten. Ich wusste es. Der Maler, der auf glühenden Kohlen geschrieben hat, muss wissen, wie es sich auf glühenden Kohlen anfühlt. Ich wusste, er würde mich nicht im Stich lassen. Und wie mir Ihre Wut lieber ist als Ihr Schweigen. Bei Ihrem Schweigen geht es um nichts, das zehrt mich aus. Bei Ihrer Wut geht es um etwas. Damit kann ich leben. Jetzt, nachdem Sie geantwortet haben, habe ich meinen Frieden und werde Ihnen nicht mehr auf die Nerven gehen. Ich schicke Ihnen alle guten Wünsche für Ihr weiteres Leben und die kommende Ausstellung, Mathilda Béancourt. PS: Heute ist einer dieser milden, warmen, freundlichen Tage, an denen ich noch einmal jung sein möchte und verliebt. 15. Oktober. Liebe Fetti Metti, schlimme Entgleisung. Schlimm, schlimm, schlimm. Bin ein grantiger Greis. Nehmen Sie keine Notiz von mir. Soll nie wieder vorkommen. Doch versprechen kann ich nichts. Es gibt so viel dummes Zeug auf der Welt. Unaufrichtigkeit, Opportunismus. Schreiben Sie doch wieder über sich selbst, damit ich mir ein Bild machen kann. Wer hat Ihnen eigentlich erlaubt, mich Fetti Metti zu nennen? Ich meine, was würden Sie sagen, wenn ich Gaga Gorman zu Ihnen sagen würde? Nein, es ist wunderbar. Als ich den Umschlag sah, bin ich vor Erleichterung fast in Ohnmacht gefallen. Wir sind wieder in Kontakt. Ein Bild wollen Sie sich machen? Was für ein Bild? Ich liebe frisches, knuspriges Brot, hasse Mayonnaise, in der Art. Ich habe übrigens ein Händchen fürs Geld. Jeder Pfennig wird bei mir umgedreht und aufgeschrieben. Herzlich, Ihre Metti Béancourt. 15. November. Liebe Metti, noch ein Grund, warum wir uns nie treffen sollten, ist, dass ich schlecht angezogen bin, Mayonnaise liebe und meine Finanzen ein Chaos sind. Glücklicherweise verkaufe ich gut und mein Atelier ist groß und der Wert meiner Bilder steigt ständig, sodass ich es mir leisten kann, mich nicht darum zu kümmern. Schauen Sie gerne in andere Leute Fenster? Ich ja. Andere leben, miterleben. Was machen Sie gerade? Was sagen Sie? Wer hat die Bibel ausgesucht? Ich möchte alles über einen Menschen wissen. Ist der Mann ein treuer Gatte? Ist die Ehefrau eine liebevolle Tochter? Man kann Menschen immer danach beurteilen, wie sie mit ihren Eltern umgehen. Mag sie Spiele beim Sex? Hatte sie jemals einen Orgasmus? Hasst sie Sex und ist mit Fisch und Chips zufrieden? Wenn sie im Lotto gewinnt, würde sie der Caritas spenden, auf Reisen gehen, Kleider, Immobilien oder Schmuck kaufen oder eine Stiftung ins Leben rufen, was? Ich möchte die allerintimsten Einzelheiten von Menschen kennen. Das Privateste, Allergeheimste. Ich möchte ihr ganzes Wesen aufsaugen, sodass sie mir nichts mehr vormachen können, wenn ich sie male. Damit jede Falte in ihrem Fleisch etwas bedeutet. Damit ich die Wahrheit sehe, wenn ich ihnen in die Augen schaue und sie mein Porträt zum Leuchten bringt. 10. Dezember. Sie sind atemberaubend, Mr. Gorman. Warum haben Sie sich in Ihrem letzten Brief immer auf Sie und Ihre bezogen? Sie wollen alles über einen Menschen wissen, aber es ist meistens ein Sie. Hat Sie lieber Fisch und Chips? Warum? Und meine zweite Frage, nicht gleich böse werden, ich verstehe, wenn die Antwort Nein ist. Kann ich irgendwann einmal kommen und Sie in Ihrem Atelier besuchen? Wenn Sie sich davon überzeugen könnten, dass ich keine Hintergedanken habe, würden Sie mir doch nicht die Türe vor der Nase zuschlagen, oder? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Mark Gorman? Versiffte Flur. Ausgefranste alte Fußmatte. Der Kinderwagen. Halbes Fahrrad. Kartons, Plastik. Hallo? Ist jemand zu Hause? Wen suchen Sie? Ach, das Souterrain. Daran habe ich nicht gedacht. Natürlich, Sie wohnen im Souterrain. Wahrscheinlich geht's von dort direkt in den Garten zu Ihrem Atelier. Wer sind Sie? Sind Sie Mark Gorman? Ja, was dann? Moment mal, ich komme zu Ihnen runter. Ach, ist doch wahnsinnig gefährlich, diese Stufen. Da muss dringend was passieren, bevor sich jemand den Hals bricht. Ich weiß, wer Sie sind. Hallo. Bitte seien Sie nicht böse, aber ich dachte zuerst, Sie sind krank. Da habe ich mich auf den Weg gemacht. Geh nie mit leeren Händen auf Besuch, hat meine Mutter immer gesagt. Und wenn es nur eine Packung Butterkekse ist. Also habe ich diesen Haselnusskuchen gebacken und gedacht, wir trinken Tee. Sie reden, wie Sie schreiben. Sie meinen, ich quassel ohne Punkt und Komma. Mathilda Biancourt. Fetti Metti. Ist das Ihre Küche? Nicht, was Sie erwarteten, oder? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Das wissen Sie ganz genau. Nein, nein, wirklich. Sie hatten etwas Palastartiges erwartet. Nein. Wirklich nicht. Ein stilvolles, stattliches Haus mit riesigem Atelier voller Leinwände. Nein, glauben Sie mir... Lügnerin! Ich bin keine Lügnerin. Erzählen Sie mir nichts. Ich weiß, was Sie erwartet hatten. Weil ich Sie angelogen habe über das, was Sie erwartet. Die Autobiografie, die habe ich vor 15 Jahren geschrieben, als ich ein bisschen berühmt war, als ich 90.000 Pfund im Jahr verdiente. Als noch dauernd jemand kam und ein Bild reproduzieren wollte oder die Presse meine Meinung zu irgendwas wissen wollte. Wollen Sie wissen, wovon ich jetzt lebe? Von meiner Rente. Wollen Sie das riesige Atelier sehen? Da, schauen Sie mal rein. Ein Mauseloch. Aber... Was aber? Ich hab gedacht... Was dachten Sie? Von einem Tag auf den anderen. Aus! Warum? Fragen Sie nicht, warum. Keiner weiß, warum. Das große Rätsel. Die Engländer haben gern, wenn ihre Künstler den Clown spielen. Ich war nicht komisch genug. Aber Sie haben geschrieben... Erzählen Sie mir nicht, was ich geschrieben habe. Ich weiß, was ich geschrieben habe. Deshalb weiß ich, dass Sie lügen. Warum reden Sie so mit mir? Gehen Sie nach Hause, wenn Sie weinen wollen. Ich muss arbeiten und kann mir kein Mitgefühl leisten. Seit Monaten stelle ich mir diese Begegnung vor. Ich denke mir aus, was Sie sagen werden, wie ich mich verhalten werde. Ich habe fürchterliche Angst, mich zu blamieren. Und das werde ich, weiß es. Weil es immer so ist. Ich koche über, ich rede zu viel, verheddere mich, bringe alles durcheinander. Und ich weiß nicht, wann ich aufhören soll. Ein guter Kuchen. Danke. Kauft sie gut? Wenn ich mich konzentriere. Sind Sie gut in allem, wenn Sie sich konzentrieren? Nicht in allem. In fast allem? In manchem. In was zum Beispiel? In diesem und jenem. Ach, Fetti Metti, seien Sie nicht so steif und stumm. Das ist nicht Ihre Natur. Sie sind doch maxiloquent. Was heißt das? Gesprächig sein. Ja, schon bei manchen Leuten. Bei mir nicht? Sie machen mir Sterbensangst. Bin ich anders, als Sie gedacht hatten? Anders als der Mann im Buch. Und wie war der Mann im Buch? Ach, ich weiß nicht. Ein Mann, der sein Leben genießt, ein Mann, der mit sich im Reinen ist. Ein Mann, der Freude an ausgefallenen Sachen hat, mit Sinn für Humor, einem Blick, der anderen fehlt. Ein Mann, der andere nicht wegen ihrer Schwächen verurteilt, der Schwächen verzeiht. Sie schrieben, wie ich dachte, aber es nicht ausdrücken konnte. Sie hätten das verdammte Buch rezensieren sollen. Dann sind vielleicht mehr als 3 Exemplare verkauft worden. Haben Sie einen Mann? Gehabt. Gestorben, abgehauen, gefeuert? Wirklich? Sie jagen einem regelrecht Angst ein. Abgehauen. Warum? Weil ich dumm bin, maxiloquent. Was weiß denn ich? Ich bin die Letzte, die Sie fragen dürften. Sie? Frau. Ich weiß, dass Sie eine Frau haben. Sie hat Ihr Buch lektoriert. Das haben Sie mir geschrieben. Dann wissen Sie es doch. Wo ist sie? Oben. Gottes Willen. Was muss sie denken? Warum haben Sie sie nicht runtergerufen? Kein Gesellschaftstier, meine Frau. Der Regenbogen kommt und geht und schön die Rose aufrecht steht. Der Mond scheint hell und wacht an alle Sphären um sie klar. Wasser in einer Sternennacht sind feenhaft wunderbar. Der Sonnenaufgang ist Neubeginn. Und doch, ich weiß, wo ich auch bin, was von der Erde schwand, war ein Beginn. Wordsworth. Ich habe im Fernsehen bei einer Quizsendung Shakespeare aufgesagt. Bitten Sie mich bloß nicht noch was anderes zu rezitieren, denn das ist das Einzige an Poesie, was ich auswendig gelernt habe. Und das rezitieren Sie allen Ihren Damenbekanntschaften, um Eindruck zu machen? Für Damenbekanntschaften bin ich zu alt. Ich dachte, Künstler... Sie können sicher sein, dass alles, was über Künstler erzählt wird, falsch ist. Dichter pissen, Romanciers reden dummes Zeug, Komponisten stehen auf Frauen in Unterwäsche. Und je berühmter ein Künstler ist, desto schwerer ist das Kreuz, das er zu tragen hat oder sie zu tragen hat oder beide zu tragen haben. Sehen Sie, Sie sind angsteinflößend. Ich traue mich nicht mehr, den Mund aufzumachen. Kann ich nächstes Mal die Bilder sehen? Dann mache ich auch Ordnung. Versprochen. Hand aufs Herz, ich schwör's, oder der Teufel soll mich holen. Also dann. Auf Wiedersehen. Lassen Sie sich's gut gehen. Malen Sie weiter. Und versuchen Sie, glücklich zu sein. Kriege ich nur eine Hand? Ich küsse fremde Männer nicht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, Mr. Garman. Gehen Sie weg. Oh nein. Oh doch. Das können Sie nicht machen. Und ob ich das kann, gehen Sie weg. Diese Wechselbäder. Gehen Sie. Mich bitten zu kommen und dann zu sagen, ich soll gehen? Ich rate Ihnen, gehen Sie nach Hause. Ich wohne nicht einfach um die Ecke. Ich weiß nicht, mitten geht's. Ich habe Gefühle. Gehen Sie weg! Sie trostloser Apokalyptiker, Sie! Apoplektiker, meinen Sie, Sie? Ich gehe aber nicht weg. Ich kann gar nicht weggehen. Ich habe ein Hühnerrisotto gemacht und das werde ich zum Teufel nochmal nicht nach Milton Keynes zurücktragen. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewärmt. Sie wärmen das jetzt auf, essen das und dann bin ich weg. Das war sehr gut. Danke. Verdammt, Sie lassen wirklich nichts aus, um es einem schwer zu machen. Kommt Ihre Frau nie auf die Idee, hier zu putzen? Wir kommen nie runter. Und wem gehört das einrädrige Fahrrad und der kaputte Kinderwagen? Früher habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Und hatten Sie mal ein Kind? Sie sind eine sehr merkwürdige Person. Entschuldigung, ich bin zu persönlich. Meine Frau war Grundschullehrerin. Sie konnte sich in die Köpfe dieser Kinder hineinversetzen, so wie ich mich in die Köpfe der Menschen hineinversetzen möchte, wie ich male. Und dann? Jetzt kommt bestimmt was Schreckliches. Eines Morgens sagte sie, sie könne nicht zur Arbeit gehen. Ich fragte, was los sei. Und sie konnte es nicht sagen. Ich sah sie an und jede Farbe und Energie in ihr schien wie ausgelöscht. Ihre Gesichtsmuskeln waren schlaff, ihre Schultern fielen nach vorne, ihre Augen hatten den Glanz verloren. Wir dachten, es würde vorbeigehen. Wir dachten, es sei ein Infekt, sie hätte sich überfordert, sei überanstrengend, aber dem war nicht so. Ihr Gesicht verfiel immer mehr, sie ging immer weniger aus, wurde fett und eine große Traurigkeit bemächtigte sich ihrer. Wie ein böser Geist. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich brauche kein Mitleid. Es ist nie so, wie man sich's vorstellt. Auf eine derartige Banalität hätte ich verzichten können. Leben Sie wohl, Mr. Gorman. Ich werde Sie nicht wieder belästigen. Comes a rainstorm. 15. Juni. Liebe Meshuggene Matty, der Sommer ist da und das Licht brennt sich ein in alles, was mich umgibt. Ein herrliches Risotto war das. Machen Sie mir wieder mal eines oder etwas anderes. Fisch esse ich mit am liebsten. Ich habe mit einem neuen Bild angefangen und hätte gern, dass Sie es sehen. Es könnte Ihnen gefallen. Kommen Sie her, werfen Sie einen Blick auf das Bild und wir machen einen Spaziergang und sprechen über unsere Jugend und Gott und die Welt. Als ob wir ganz normale Freunde wären. Nachdem Sie jetzt wissen, dass ich nicht mehr der berühmte, mondäne, hochverehrte und gesuchte Künstler bin, ist es mir auch klar geworden. Nicht, dass ich es vorher nicht gewusst hätte. Ich hatte mich dem nur nicht gestellt. Jetzt kann ich es. Verlangen Sie nicht von mir, dass ich das erkläre. Vielleicht, wenn ich Sie von Angesicht zu Angesicht sehe. Was glaubt er, was von Angesicht zu Angesicht passieren wird? Er macht sich Illusionen über mich, so wie ich mir welche über ihn gemacht habe. Und ich darf nicht darauf hereinfallen. Sie brauchen sich wirklich nicht vor mir zu fürchten. You can chase it where the broom comes, love. Nothing can be done. Was haben Sie diesmal mitgebracht? Wie wär's mit Guten Morgen, Matty? Schön, Sie zu sehen, Matty. Oh, wie lieb von Ihnen, dass Sie den weiten Weg gemacht haben, Matty. Guten Morgen, Matty. Wie schön, Sie zu sehen, Matty. Wie lieb von Ihnen, dass Sie den weiten Weg gemacht haben, Matty. Reis mit Fisch und harten Eiern. Apple Pie. Mit Vanillesoße. Und mir habe ich eine Schachtel After Eight gekauft. Ich wusste, dass Sie mir keine kaufen würden. Falsch, Matty. Man soll Menschen nie vorschnell beurteilen. Nur eins ist sicher, was Menschen betrifft. Sie sorgen immer für eine Überraschung. Positiv oder negativ, aber sie sorgen für eine Überraschung. Bitteschön. Nicht Ihre einzeln eingetüteten, langweiligen Schokoladen-Pfefferminzscheibchen, um alten Damen aus Milton Keynes vorzugaukeln, sie hätten Klasse. Nein, das wahre belgische Pralinen. Genau wie bei Menschen. Jede eine Überraschung für sich. Für mich. Und mich. Persönlich zusammengestellt. Ich hätte gerne diese, habe ich gesagt. Und diese, und diese, und diese da. Und diese da. Gar nicht einfach aufzuhören, wenn man einmal angefangen hat. Entschuldigung. Entschuldigen Sie sich nicht. Wir werden einen schönen Tag haben. Morgen werden wir vielleicht keinen schönen Tag haben. Und den Rest der Woche auch nicht. Und den Rest unseres Lebens auch nicht. Aber heute packen wir ihn beim Schopf und machen ihn uns schön. Und die Küche? Was haben Sie gemacht? Beinahe wohnlich, nicht wahr? Kommen Sie, stellen Sie Ihr Zeug ab, halten Sie den Mund, hören Sie auf zu starren und schauen Sie sich das an. Nun? Es gefällt Ihnen nicht. Es ist hässlich. Ist Ihnen zu grob? Die Farben gefallen Ihnen nicht, die Haltung, die Handlung? Seien Sie doch mal einen Moment still. Das ist alles zu viel für mich. Sogar wenn Sie nett sind, machen Sie mir Angst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Entweder Sie mögen es oder Sie mögen es nicht, ganz einfach. Das ist nicht ganz einfach. Kunst weckt in mir Gefühle. Und Gefühle sind nicht ganz einfach. Das heißt, es gefällt Ihnen? Ihre Frau? Richtig. Es ist so traurig. Aber auf welche Art traurig? Wahrhaftig traurig oder gewollt traurig? Wenn es, sehen Sie, wie ich weine, traurig ist, ist es gewollt traurig. Wenn es, dafür habe Mitgefühl, traurig ist, dann ist es wahrhaftig traurig. Erhebend traurig. Das Paradoxon Kunst. Was bedeutet Paradoxon? Wenn sich herausstellt, dass etwas anders ist, als es sein soll. Warum haben Sie mit dem Klavierspielen aufgehört? Weil ich wusste, dass ich kein Talent habe. Und weil Ehe und Familie Vorrang hatten. Und weil ich das Klavier verkauft habe, um Schulden zu bezahlen. Das hat Ihnen nie gefehlt? Was für einen Sinn hat es, darüber nachzudenken, was einem fehlt, wenn sich nichts dran ändern lässt? Wie alt waren Sie, als Sie zu zeichnen begonnen haben? Ungefähr 4. Wie die meisten Kinder. Sie sagten, Sie hätten keinen Lehrer gehabt. Wen hatten Sie dann? Meine Tante. Tante Megan. Die jüngste der 4 Schwestern meines Vaters. Eine jener Frauen, die nur so strotzen vor Kraft und Unternehmungsgeist und damit nichts anzufangen wissen, als ins Kino zu gehen. Bis sie ihre Leidenschaft für Ballett und Oper und Konzerte entdeckte. Als ich 16 war, sagte sie, Mark, ich möchte, dass du mich zeichnest. Und ich antwortete dabei, ich zeichne dich doch die ganze Zeit. Nackt, sagte sie. Sowas? Und kam es dazu? Natürlich. Stundenlang. Dann war ich dran. Sie hat sie gezeichnet? Eben haben Sie gesagt, sie verstand nichts von Kunst. Sie zog mich in sich hinein. Spreizte die Beine, winkte mit dem Finger und machte mich zu ihrem Liebhaber. Aber das ist Inzest. Bis sie bei einem Autounfall ums Leben kam. Warum sind Sie so pleite? Ganz einfach, die Leute kaufen meine Bilder nicht mehr. Aber früher haben Sie viel verkauft. Haben Sie denn keine Ersparnisse? Nie daran gedacht. Wenn Sie berühmt sind, glauben Sie, Ihre Bilder verkaufen sich bis in alle Ewigkeit. Irgendwas müssen Sie doch übrig haben. Ein Soll, das habe ich übrig. Darf ich fragen, wie hoch? Um die 53.000. Das gibt es nicht. Doch, das gibt es sehr wohl. Welche Bank lässt einen so viel überziehen? Verglichen mit dem Wert meines Hauses, der sich auf etwa 400.000 beläuft, ist mein Soll so gut wie nichts. Und deshalb lässt man mich weiter überziehen. Verkaufen Sie's. Und meine Frau? Macht sie sich keine Sorgen? Sie ist Mieterin. Ihre Frau ist Mieterin. Eine, die ich nicht loswerde. Und Ihre Galerie, warum setzt die sich nicht für Sie ein? Ihnen ist offensichtlich die Mentalität von Galeristen nicht bekannt. Mattie, tun Sie das nicht. Kommen Sie nicht ohne Vorwarnung. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Zufällig vorbeigekommen? Auf dem Weg von wo nach wo? An Shetland Villas kommt man nicht zufällig vorbei, es sei denn auf dem Weg zur Hölle. Ich dachte, unser Verhältnis... Gerät aus den Fugen! Ich will Sie hier nicht haben, wenn ich in schlechter Verfassung bin. Ich kann nicht nett sein, wenn ich in schlechter Verfassung bin. Warum sind Sie in schlechter Verfassung? Ich dachte, die Arbeit geht voran. Sie seien auf eine Goldader gestoßen, schrieben Sie. Ich werde hier nicht im Stehen mein Leben erklären. Dann bitten Sie mich herein. Warum haben Sie denn kein Gespür, Sie dummes Weib? Nehmen Sie Symptome wahr. Sie kommen also nicht voran mit der Arbeit. Sie haben mir wieder was vorgemacht. Verdammt noch mal. Mir fehlt es an Platz zum Arbeiten. Ich brauche Raum, ich brauche Licht. Sie haben es doch gesehen. Ich komme mir vor wie eine alte, verstopfte Wasserpfeife. Es fließt nichts durch mich durch. Und jetzt gehen Sie. Ich will Ihnen nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Gehen Sie! Steak und Kidney Pie. Bisschen schwer im Sommer, ich weiß, aber nahrhaft. Meine Güte, Mark. Sie sind ja ganz gelb. Keine Sonne, immer drin gewesen. Drinnen? Bei dem Wetter? Riecht gut, das Essen. Aufgewärmt riecht's noch besser. Doch zuerst. Kann ich einen Blick ins Atelier werfen? Ich will sehen, was Sie hinter meinem Rücken getrieben haben. Das neue Bild? Ich sehe nur das von Ihrer Frau vom letzten Mal. Und diese Skizzen. Oh. Oh Mann, diese Skizzen. Die sind fantastisch. Da ist alles drin. Lachen, weinen, überrascht sein, verwirrt sein. Wer sind diese Leute? Sie haben doch draußen gearbeitet. Mark. Mark, was ist denn? Nein, fassen Sie mich nicht an. Ich hasse Mitleid. Ich habe kein Mitleid. Ich dachte, es sei mir egal. Es ist nicht wahr. Ich brauche ein Echo. Ich brauche etwas Anerkennung. Jemanden, der Ja sagt. Ja, diese Bilder da, die kaufe ich. Ich hasse es, von der Anerkennung anderer Leute abhängig zu sein. Ich hasse es. Aber das sind Sie doch nicht. Sie... Ich bin es. Ich bin es. Es ist so demütigend, so verdammt demütigend. Wenn ich Sie nicht anfassen darf... Tun Sie es nicht. Darf ich Sie einfach nur in die Arme nehmen? Nein. Schauen Sie, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht kommen. Ich habe Sie gewarnt. Ich kann nicht nett sein. Dann gehe ich. Ich möchte aber nett sein. Ich sehne mich danach, nett zu sein. Ich lasse das Essen da. Aber um nett zu sein, brauche ich das Gefühl, dass man mich schätzt. Essen Sie es, es schmeckt. Ich hasse diesen Zustand. Das kommt wieder in Ordnung, ich weiß. Das kommt wieder in Ordnung. Zum Teufel mit Ihnen. Zucken Sie bitte nicht zurück, ich werde Ihnen jetzt einen Kuss geben. Ganz unschuldiges Küsschen. Ihre Skizzen, Mark. Herrlich, ganz herrlich. Ich finde allein hinaus. Oktober 1999. Lieber Mark, ich mache Fortschritte auf dem Klavier. Ich werde nie die Konzertpianistin sein, von der ich einmal geträumt habe. Aber in meinem Alter zählt allein, sich selbst eine Freude zu machen. Und das tue ich. Ich wundere mich über mich selbst, aber so ist es. Und alles ihretwegen. Wissen Sie das eigentlich? Ich kann es mir selbst nicht erklären, wenn ich bedenke, was für ein Ekel Sie sind. Aber es ist so. Sie bringen mich dazu, Dinge zu tun, die ich normalerweise nie tun würde. Wir machen einen Ausflug. Wie wär's mit Hallo, wie geht's Ihnen? Schön, Sie wiederzusehen. Oh, guter Gott. Wie wär's mit Toll, ich liebe Ausflüge, wohin geht's? Toll, ich liebe Ausflüge, wohin geht's? In die National Portrait Gallery. Oh, oh. Jetzt ist sie wieder bei ihren Ohren angekommen. Glauben. Immer schon wollte ich mit Ihnen Bilder betrachten. Ich habe mich nie getraut zu fragen. Wer dich fragt, bekommt nichts. Come the rainstorm, put your rubbers on your feet. Come the snowstorm, you can get a little heat. Come love, nothing can be done. Was ich tue, wenn ich eine Gemäldegalerie besuche, ist Folgendes. Ich nehme mir 6 Säle vor, mehr nicht. Einer mir und ich fange an zu schielen. Zeigen Sie, wie das aussieht, wenn Sie schielen. Mein Gott, wie soll man sich da konzentrieren? Ich gehe durch 6 Säle und überlege mir, welches Gemälde aus welchem Raum ich heute mit nach Hause nehme. Mit welchem von allen ich leben könnte. Und das tun Sie bei jedem Besuch von Neuem? Und jedes Mal sind es 6 andere. Also, was brauchen Sie aus diesem Saal? Alles. Alles können Sie nicht haben. Wählen Sie aus. Eines, ein einziges. Aber was soll ich machen, wenn mir hier das Porträt der Anne Boleyn von einem unbekannten Maler gefällt und mir dort das Holbein-Gemälde mit dem mächtigen Heinrich dem VIII. Das bessere Bild zu sein scheint? Sie müssen es ganz genau betrachten. Abwägen, entscheiden, sich Fragen stellen. Was gefällt Ihnen an Anne Boleyn? Sie hat einen leichten Schalk im Auge. Als könne sie es nicht ganz ernst nehmen, dass sie gemalt wird. Solche Frauen gefallen mir. Und der Heinrich? Da gefallen mir die vielen Details. Was bereitet Ihnen mehr Vergnügen? Anne Boleyns verschmitztes Lächeln oder die Details am großen Heinrich? An der Boleyn sind auch Details. Stimmt. Warum die Perlen und die Kette wohl unter dem Kleid sind, statt darüber? Vielleicht gefällt dem Maler das Muster, das sich daraus ergibt. Muster schummeln. Die entsprechen nicht der Wirklichkeit. In der Kunst gibt es die Wirklichkeit nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Wirklichkeit nehmen wir gar nicht wahr. Das müssen Sie einem Schwachkopf wie mir schon näher erklären. Wenn Sie mit dieser Selbstverunglimpfung fortfahren, dann werde ich... Entschuldigen Sie. Nehmen Sie dieses Museum. Sie glauben, alles wahrzunehmen, was hier wahrzunehmen ist. Tue ich das nicht. Die Leute dort mit dem Rücken zu Ihnen. Sehen Sie Ihre Vorderseite? Nein. Die Leute hier, die Ihnen gegenüberstehen, sehen Sie Ihre Rückseite? Offensichtlich nicht. Können Sie hören, was Sie denken? Natürlich nicht. Also nehmen Sie die Wirklichkeit nicht wahr. Und wenn es unmöglich ist, die Wirklichkeit wahrzunehmen, wie unmöglich muss es dann sein, die Wirklichkeit wiederzugeben? Was sehe ich denn dann? Sie sehen, was der Künstler für Sie auswählt. Und der anonyme Maler, der Anne Boleyn, hat den Schnitt des Kleides, die abfallenden Schultern und die Haartracht für Sie ausgewählt. Das hat er als Rahmen für das Gesicht und das Dekolleté mit der Halskette ausgewählt. Es ist sehr reizvoll. Jetzt wählen Sie aus. Die Einfachheit von Anne oder den Reichtum des mächtigen Heinrich. Warum kann ich nicht beide haben? Sie waren Mann und Frau. Nicht lange. Sie war gerade 29, als er sie köpfen ließ. Ach, das hatte ich vergessen. Ah, noch ein Umstand, der zu berücksichtigen ist, rohe Gewalt. Möchten Sie rohe Gewalt zu sich nach Hause holen? Auf keinen Fall. Ich brauche in meinem Leben jetzt eher Anmut als Reichtum. Und Sie? Keins von beiden, zu viel Pose. Ich brauche Porträts, auf denen etwas passiert, Ich muss daran erinnert werden, dass ein Tag zu bewältigen ist. Mir gefällt, wenn ich auf einem Porträt einen Mann oder eine Frau oder ein Kind sehe, die sich mit etwas beschäftigen. Dieser Richard hier. Wie, der Dritte? Dieser Richard ist intelligent, verantwortungsbewusst, nüchtern. Ein König, auf den man sich verlassen kann. Soweit es möglich ist, sich auf jemanden zu verlassen, der an der Macht ist. Sie nehmen also den Richard mit nach Hause? Aus diesem Saal, ja. Jetzt Saal Nummer 2. 25. Oktober. Welche Gabe, Menschen so weit zu bringen, dass sie sich selbst überraschen. Wissen Sie, dass Sie die haben? Ich höre den Klang Ihrer Stimme und ich singe die ganze Zeit »Come the rainstorm, put your rubbers on your feet, come the snowstorm, you can get a little heat, comes love, nothing can be done.« Ich fühle wieder auf eine Weise, wie ich glaubte, nie wieder fühlen zu können. Sie wissen vielleicht nicht, was das für eine Frau bedeutet. Die meisten Frauen gewöhnen sich an taube Gefühle. Die Männer denken dann, sie seien frigide. Das ist aber nicht wahr. Jetzt möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Werden Sie nicht böse? Ich bin böse. Aber ich hab's gespart für etwas ganz Besonderes. Sie bringen es fertig, dass ich mir schäbig vorkomme. Was ist daran schäbig, einen Auftrag für ein Bild zu bekommen? Sind 5000 Pfund zu wenig? Dann hole ich mehr. Sie machen mich immer noch böser. Was soll ich damit? Ferien machen? Mit wem? Aber mein Porträt von Ihnen, das ist was ganz Besonderes. Ich will Sie aber nicht malen. Bin ich nicht schön genug? Damit hat es nichts zu tun. Nicht interessant genug, nicht verlebt genug, nicht zerstört genug. Ich will Sie einfach nicht malen. Doch, das wollen Sie. Ich weiß, dass Sie es wollen. Warum lügen Sie? Sie sind dabei, sich in mich zu verlieben. Seit wann ist Liebe ein Grund, nicht gemalt zu werden? Aber ich bin nicht verliebt in Sie. Glauben Sie, das macht mir was aus? Sie sind eine alte Frau. Und ich bin ein alter Mann. Und Liebe in unserem Alter ist ein Akt der Verzweiflung. Und nicht der Zuneigung. Außerdem sind Sie nicht mein Typ. Und Sie meiner auch nicht. Warum sind Sie so grausam? Ich kann noch grausamer sein. Sie haben keine Ahnung, was es heißt, nie etwas Besonderes für jemand gewesen zu sein. Aber Sie waren verheiratet, Sie hatten einen Mann. Für den war ich ein Zubehör, etwas, das er am Hals hatte, nichts Besonderes. Der hat mich nicht gebraucht. Zwischen uns gab's nie wirkliche Leidenschaft. Zu wissen, dass man für niemanden je etwas Besonderes gewesen ist, sich ein Leben lang danach zu sehnen, geliebt zu werden, weil man was Besonderes ist, nur einmal im Leben, bevor ich sterbe. Oh, Marc, ich könnte für Sie etwas so Besonderes sein. Ich könnte Ihre Finanzen regeln, mit Leuten reden, Ordnung machen. Lassen Sie es zu, bitte. Sie wissen genau, dass Sie mich küssen wollen. Küssen Sie mich. Alter Mann. Sie wissen genau, dass Sie diese alte Frau küssen wollen. Wissen Sie, wie lange es her ist, dass mich eine Frau geküsst hat? Dass mich eine Frau berührt hat. Und soll ich Ihnen etwas ganz Merkwürdiges sagen? Es sind nicht sexuelle Sehnsüchte. Einfach Sehnsüchte nach allem. Nach Vergangenem, nach Jugend. Den Straßen. Tante Megan würde wieder ihre Arme um mich legen und mir aufmunternde Worte ins Ohr rammen. Ich habe ihren Geruch in der Nase, wenn ich ihren Namen ausspreche. Sorglose Zeiten, die Eltern noch am Leben. Keine Enttäuschungen kennen, keinen Herbst. Keine Trauer und kein Bedauern. Erinnern Sie sich? Der Winter hatte nichts Schreckliches, weil wir noch jung waren, wenn es wieder Frühling wurde. So einfach. küssen Sie mich noch einmal. Normalerweise verlange ich 10.000. Das treibe ich auch. Aber da wir uns kennen... Jetzt gleich. Können wir jetzt gleich anfangen? Wo möchten Sie mich? Wie möchten Sie mich? Stehend, sitzend, liegend? Nackt. Das ist nicht Ihr Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Nicht nackt. Wollen Sie das Porträt von sich oder nicht? Von mir ja, aber nicht von meinem Körper. Sie sind Ihr Körper. Nicht nackt. Den obersten Knopf mache ich auf. Dass der Brustansatz gerade zu sehen ist. Setzen Sie sich auf die Bettkante. Was machen Sie denn da? Knöpfe Ihre Bluse auf und hake Ihren Büstenhalter auf. Ich fasse es nicht, dass ich das zulasse. Wenn der Rest so fest ist wie Ihre Brüste. Sie haben kalte Hände. Tut mir leid. Nein, nein, nehmen Sie sie nicht weg. Ich mag kalte Hände. Die allerprivatesten, allergeheimsten. Eine angeborene Begabung ist ein Glück. Also, dass Sie mir nichts vormachen können, wenn ich Sie mag. Ein Glück. Ist der Mann ein treuer Gatte? Ist die Ehefrau Hören eine Sie liebevolle auf, Tochter? Zu plappern. Wenn sie im Lotto gewinnt, würde sie eine Weltreise machen. Schnatter, Kleider kaufen, Schmuck. Schnatter, Schnatter. Hasst sie Sex und mag Fish and Chips? Haben Sie ein fotografisches Gedächtnis? Hatte sie schon mal einen Orgasmus? Sie können diese Frage beantworten, wenn ich mit dem Skizzieren fertig bin. Nein. Hatte sie nicht. Was hatte sie nicht? Kann ich bei der nächsten Sitzung was anderes anhaben? Nein. Ich habe aber Kleider in viel schöneren. Nein, nein. Ich wünschte, Sie würden einmal zu mir kommen und mich spielen hören. So jemand ist mir noch nie untergekommen. Bin so viel besser geworden, seit und ich Sie kenne. Wo er herkommt. Wenn mich nur meine Mutter nicht sehen könnte. Oh, das wird Ihnen gefallen. Die Tochter eines Bullen lässt eine Brust herausbauen. Das gefällt Ihnen bestimmt. Eine Bullentochter aus Halten dem... Halten Sie Meer. Still, in Gottes Namen. Eine Cockney-Bullentochter. Bis ins neue Jahrtausend schafft sie es nicht. Die lässt eine Brust herausbauen. Die bringe ich noch vor dem neuen Jahr um. Damit die ganze Welt es sieht. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Groupie von Arnold Wesker. Aus dem Englischen von Carola Renier. Mathilda Beancourt, Regine Vergen. Mark Gorman, Ulrich Pleitgen. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Klavier Rainer Quade. Regieassistenz Silvia Petrova. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Georg Büren.